Hand müsste vor Ort das Vertrauen der Anführer dieser Sekte erwarten. Ich schlage vor, das gesammelte Geld in eine Kasse für die Armen einzuzahlen. Freundschaft vortäuschen, um mit der Zeit auf das Vorgehen Einfluss zu gewinnen. Der Bischof kann 1000 Edikte verkünden, doch wir werden das Volk auf unserer Seite haben. Und zugleich den Zufluss von möglichst vielen Wiedertäufern nach Münster fördern. Der Prophet! Hosiana! Jan Matthäus! Der große Jan, was heißt es da? Der Tag ist gekommen! Gott will seine Tenne fegen! Wir wollten die Stadt und er kommt mit dem Himmelreich. Wir wollten das ewige Fest der Freiheit und er hat uns die Apokalypse geschenkt. Mein Gott, Jan, mein Gott, die Tenne muss gefegt werden. Münster, Februar 1534. Geht, ihr Gottlosen, und kehrt nie wieder zurück, Feinde des Vaters. Niemand kann es schaffen. Vielleicht die kräftigsten Männer allein, aber sie werden ihre Frauen, Kinder und Eltern nicht zurücklassen. Sie müssen sterben. Was meinst du damit? Dies ist das neue Jerusalem. Hier gibt es keinen Platz für jene, die sich nicht erneuern. Noch können sie wählen, sich bekehren. Doch die Zeit ist nahe. Sie sollen sich beeilen. Wenn sie es nicht tun? Dann werden sie weggefegt mit allem anderen, was verrottet ist. Gestatte wenigstens, dass sie gehen, damit sie zu ihrem elenden Bischof oder ihren verdammten lutherischen Freunden kommen. Es soll eine Mahnung sein. Eine Mahnung für alle. Nein, bitte! Warum? Warum denn ein unschuldiges Kind? Bitte behaltet ihn bei euch. Der Vater trennt die Spreu vom Weizen. Von heute an wirst du Shea-Reashub heißen. Jener, der umkehrt und der Strafe entgeht. Komm! Kuh. Hörspiel in 8 Teilen nach dem Roman von Luther Blissett. Teil 5. Die Spreu vom Weizen. Gott, der Herr, ist erzürnt, weil da einer ist, der einen Zweifel an der Aufgabe seines Propheten geäußert hat. Hubert Röcher, Eisenschmied, Täufer, weigert sich weiter, mit uns den richtigen Weg zu gehen. Werden wir nicht sogleich den Sünder aus dem Volk der Heiligen ausstoßen und der Zorn des Herrn sich gegen alle richten? Er braucht Zeugen, einen Advokaten, keine Hinrichtung ohne Prozess. Heute seid ihr Zeugen des größten aller Ereignisse. Ihr bezeugt die Geburt Jerusalems. Münster gibt es nicht mehr. In der Stadt Gottes ist sein Wort das einzige Gesetz. Und er spricht und handelt durch seinen Propheten. Ihr seid die Zeugen. Diesen Bastard. Schmutzigen Wurm ist die höchste aller Ehren zuteil geworden. Ich segne euch im Blut und im Geiste, meine allerheiligsten Brüder. Ich verkünde euch, das Osterfest dieses Jahres wird einen neuen Himmel und eine neue Erde begrüßen. Und es wird sein der Anfang des Reichs der Heiligen. Der Vater wird kommen und alles hinwegfegen, was jenseits dieser Mauern liegt. Ostern, das ist der Tag. Sie, Landsknechte des Bischofs, kennst du die Wimpel? Nein, ich glaube nicht. Vielleicht Hauptmann Kempel. Ich hab es dir gesagt, dass ich seit einer Ewigkeit nicht hier in der Gegend war. Das sind Leute, die für einen Hungerlohn kämpfen. Plünderer. Der Bischof hat ein Heer rekrutiert, ungefähr 1000 gut ausgerüstete, doch schlecht bezahlte Männer, die wenig Grund haben, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Mit dem, was wir von den Lutheranern und den Papisten beschlagnahmt haben, könnten wir ihnen einen höheren Sold anbieten, als Waldergehen zahlt. Das ist eine Idee. Man könnte Flugblätter drucken und auf dem Land verteilen. Es ist gefährlich, Heinrich. Er könnte alles zunichte machen, was wir erreicht haben. Ein Tag würde ihm dazu genügen. Nein, ich will nicht, dass es so endet. Ich habe Melchior Hofmann gekannt. Auch er hatte das Ende der Welt für einen bestimmten Tag prophezeit. Der Tag verstrich, nichts geschah und sein Ruf war zerstört. Er hat jeden zum Schweigen gebracht, der sich ihm entgegenstellt. Sprich offen. Was gedenkst du zu tun? Ich will ihm Einhalt gebieten, Heinrich. Ich will ihn daran hindern, der neue Bischof von Münster zu werden. Oder uns alle in ein Blutbad hineinzuziehen. Nur ich allein kann es tun. Rotmann ist schwach. Knipperdolling würde niemals die Autorität des Propheten angreifen. Sie machen sich in die Hosen. Am Ostertag wird überhaupt nichts geschehen. Genau darin liegt das Problem. Was will Matthäus an diesem Tag tun? Er ist ein Irrer, Heinrich. Ein gefährlicher Irrer. Er hat ein Ende genannt und bis dahin hat er die absolute Macht. Dann erst können wir ihn in die Enge treiben. Oder ihn töten. Ich mache mit. Münster. Ostern 1534. Freut eure Sünden! Es gibt eine Zeit und einen Ort, wo jedes Ding einen Anfang und ein Ende hat. Nun, unsere Zeit ist zu Ende. Der Herr kommt und der Prophet gilt nichts mehr. Die Tore zum Himmelreich stehen weit offen. Er wird seiner Sendung gerecht, wie es im Plan geschrieben steht. Knipperdolling versteht nicht. Mit ungläubigem Blick folgt er den Schritten Matthäus zum Ausgang. Er versucht, Rotmann etwas zu fragen, doch er hält keine Antwort. Das Gesicht des Predigers verrät keine Gefühle. Die Lippen bewegen sich bebend im Gebet. Vielleicht hilft ihm die Kenntnis der Bibel und ihrer Propheten, weitsichtiger als Gräsbeck und ich zu sein, was Matthäus Verhalten angeht. Heinrich, an einen Pfeiler gelehnt, wirkt wie eine Statue. Es gelingt ihm nur mit Mühe, sich umzusehen, meinen Blick zu suchen. Was tun wir jetzt? Jan Bockelson aus Leiden blättert hektisch in der Bibel, auf der Suche nach Antworten, die er auf die Szene anwenden kann. Jemand stimmt das Dies Irae an. Eine Art spontane Prozession bildet sich im Mittelschiff. Matthäus geht allein weiter. Matthäus hebt die Arme zum Himmel, so hoch es geht. Seine schwarzen, regennassen Haare stehen wirr von seinem Kopf ab. Der Plan. Er geht noch weiter vor. Mein Gott, er tut es wirklich. Bis Ostern. Ein Prophet auf Zeit. Er scheint etwas zu hören. Vielleicht das Echo eines lauter gesprochenen Worts. Eine Bewegung hinter der Gestalt des Propheten. Ein Schwert blitzt auf. Jan Matthäus fällt zu Boden. Triumphgeheul der Bischöflichen. Was zum Teufel tun wir jetzt? Ja, er hat es wirklich getan. Diesem Bastard ist es gelungen, all unsere Pläne zu durchkreuzen. Das Wichtigste ist, dass er sich selbst aus dem Weg geschafft hat. Aber was nun? Kurz vor Einbruch der Dunkelheit erhalten wir die makabre Bestätigung. Jan Matthäus' Leiche wird in einem Korb über die Stadtmauer geschleudert. Zerfleischt, in Stücke gerissen. Münster, Ostermontag 1534. Jan Bockelson aus Leiden! Unser König! Zeig dich! Nenn mich nicht einen Verrückten. Du willst sein Nachfolger sein? Damit hast du wirklich bewiesen, dass du ein elender Gaukler bist. Ich bin ein Dummkopf, ja. Ein verdammter Dummkopf. Aber sie wollten an Hoffnung, du hast ja gesehen. Sie wollten, dass ich ihnen das sagte, was ich gesagt habe. Sie wollten mich so. Und ich hab's getan. Ich hab sie glücklich gemacht. und wieder stark. Du hast schon genug getan. Ich bin nicht matt heiß. Wir können von vorn anfangen. Wir können Vögel, na? Schlemmen, alles tun, was wir wollen. Wir sind frei, Gerd. Frei. Und die Herren der Welt. Welcher Welt, Jan? Waldeck ist kein Dummkopf. Das sind die Mächtigen nie. Der Mächtige hilft dem Mächtigen. Der Fürst stützt den Fürsten. Papisten, Lutheraner. Das hat keinerlei Bedeutung. Wenn die Untertanen sich erheben, findest du sie alle einig mit ihren Rittern und den glänzenden Rüstungen in Schlachtordnung aufgestellt. So ist die Welt dort draußen. Du kannst sicher sein, dass sie sich nicht geändert hat, nur weil du den Leuten hier den schönen Traum von Zion geschenkt hast. Sag du es mir. Du weißt, was getan werden muss. Ich werde tun, was du mir sagst, aber lass mich nicht allein, Gerd. Du irrst dich. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Unser König! Antwerpen, 28. Mai 1538. Und dann? Ich wartete das Ende nicht ab. Ich verließ Münster und setzte nie wieder einen Fuß in die Stadt. Brief nach Rom aus der Stadt Münster an Gian Pietro Caraffa vom 30. Juni 1535. Mein allergnädigster Gebieter, wenn ihr diese Blätter in Händen haltet, wird die Nachricht vom Ende des Reiches Zion in der Stadt Münster euer Gnaden längst zu Ohren gekommen sein, da ja der Ausgang der Belagerung von allen Staaten mit außerordentlicher Aufmerksamkeit verfolgt worden ist. In den entscheidenden Monaten des Falls von Münster habe ich miterlebt, dass Jan Bockelson aus Läden nicht im Wahn, sondern aus klarer Berechnung eine immer größere Zahl ungehorsamer Untertanen hinrichten ließ. Weniger Münder zu stopfen und mehr Fleisch zu essen. Der entsetzliche Irrsinn Bockelsons ließ den furchtbaren, wiedertäuferischen Wahn aller anderen weniger schlimm erscheinen. Ich habe das Lager der Bischöflichen im Morgengrauen des 24. Mai erreicht, während die Arkebusen der Landsknechte auf meinen Kopf gerichtet waren. Ich habe das Misstrauen des Hauptmanns Wierich von Daun überwunden, indem ich Modelle aus Ton von den Festungsanlagen Münsters baute und in allen Einzelheiten die Lücken bei der Bewachung der Stadtmauer beschrieb. Einen Monat danach sind die bischöflichen Truppen in Münster eingedrungen. Das Aufspüren, Töten und Niedermetzeln ist noch jetzt im Gange. Jeder wird auf der Stelle hingeschlachtet. Nur Jan Bockelson und seine getreuesten Männer sind gefangen gesetzt worden, um verhört zu werden. In der schicksalhaften Stunde sah man den König der Täufer nicht auf dem Platz zusammen mit den tapfersten Verteidigern der Stadt kämpfen. Vielmehr wurde er im Thronsaal ausfindig gemacht, versteckt unter einem Tisch, wie er jammerte, man möge einem kleinen Schneider und elenden Zuhälter kein Leid tun. In allen Gassen liegen Leichen, und die Stadt ist von einem unerträglichen Gestank verpestet. Auf dem Domplatz erhebt sich ein Berg weißer Leichen, entkleidet und aufeinandergeschichtet. Das Schicksal dieser verdammten Ketzerei ist nun endgültig besiegelt und die Gefahr überwunden. Ich anempfehle mich der Güte eurer Gnaden und küsse euch demütig die Hände. Der getreue Beobachter eurer Gnaden. Q. Und dann? Ich ließ mich treiben, ohne denken zu können, ohne mich noch irgendetwas zu fragen. Und so wie mir ging es vielen, die rechtzeitig aus der Stadt der Narren herausgekommen waren. Es gab auf der Welt keinen Ort mehr für uns. Da erschien mir eine klapprige Mähre. Der sie ritt, war der Tod. Und was danach kam, war die Hölle. Jan von Badenbürg. Die Schwertkämpfer. Eine zerlumpte Truppe. Fast alle aus Münster entkommen. Die Überlebenden, die sich hinter dem letzten noch verbliebenen Reiter der Apokalypse sammelten. Ich habe keine klare Erinnerung an diese Zeit. Das ist unmöglich. Nach Matthäus, der dritte Jan meines Lebens. Der dritte Fluch. Als sie ihn schließlich gefasst haben, hat er der Folter und dem Tod ins Gesicht gelacht. Noch auf dem Schafott hat er einen Siegesschrei ausgestoßen. Ich habe ihn gehört. Das ist die großartigste Geschichte, die mir je zu Ohren gekommen ist. Ohne Zweifel bist du der Mann, den ich gesucht habe. Ich bin müde, Eloy. zu müde. Du lebst. Und das allein zählt. Komm, komm, ein paar Schritte werden uns gut tun. Siehst du diese Wagen? Sie kommen aus Lüttich. Sie transportieren von Webern hergestellte Wollstoffe aus dem Grundroß. Sie werden auf Schiffe geladen, welche die fertige Wolle nach England zurückbringen, die wiederum Antwerpener Kaufleute von den englischen Züchtern gekauft haben. Das ist doch absurd. Nein, nein, nein. Es ist Profit. Das ganze Getriebe wird vom Geld am Leben erhalten. Ohne Geld würde man in Antwerpen keine Nadel in die Hand nehmen, vielleicht sogar in der ganzen Welt nicht. Das Geld ist das wahre Symbol der Bestie. Was willst du damit sagen? Du hast gegen die Fürsten und die Besitzenden gekämpft. Ich sag dir, ohne ihr Geld wären sie gar nichts. Und du hättest sie schon lange besiegt. Doch es gibt immer einen Bankier, der den Vermittler spielt und ihre Unternehmungen unterstützt. Das mag für den Handel gelten. Aber was verdient ein Bankier daran, einen Krieg gegen die Bauern zu unterstützen? Du hast sicher schon mal den Namen Fugger aus Augsburg vernommen. Die Bankiers des Reichs. Es gibt keinen Hafen, in dem sie keine Niederlassung haben. Karl der V. könnte keinen einzigen Landsknecht losschicken, wenn er nicht einen unbegrenzten Kredit bei ihnen hätte. Außerdem verdankt der Kaiser den Fugger seine Krone. Sie ermöglichen ihm seine Kriege und Feldzüge. Er hat sie damit bezahlt, dass er ihnen die Ausbeutung der ungarischen böhmischen Minen überlassen hat. Die Steuereinnahmen in Katalonien, das Monopol auf die Gewinnung von Erzen in der Neuen Welt und wer weiß was sonst noch. Glaub mir, ohne die Fugger und ihr Geld wäre der Kaiser seit einer ganzen Weile handlungsunfähig. Was hast du vor? Die Bestie tödlich treffen und eine Menge Geld machen. Ludewijk Feusting, an Bord mit euch. Höllitz, mein Zahlmagier! Götz, dies ist ein Meister der Kunst, aus Brunnen zu kommen. Herein. Gut, meine Herren. Ich vermute, dass unser Freund zahlreiche Erklärungen braucht. Gewiss. Aber wenn ich ihn hergebracht habe, dann deshalb, weil er der Mann ist, den wir gesucht haben. Dann wollen wir mal keine Zeit verlieren. Du weißt, wer die Fugger aus Augsburg sind? Bankiers. Die Bankiers. Und du wirst es nicht glauben, aber der größte Teil der hier getätigten Geschäfte wird über Kreditbriefe abgewickelt. Solche Papiere wie diese hier. Anton Fugger oder jemand für ihn garantiert mit seinem Namenszug die Höhe deiner Einlage bei seiner Bank. Wenn du ein Stück Papier wie dieses in der Hand hältst, ist es genauso, als hättest du Geld bei dir. Dieses jedoch liegt in Wirklichkeit sicher bei Fugger im Geldschrank. Du kannst dich einschiffen, kannst reisen und dabei das Risiko und die Beschwernis vermeiden, es immer mit dir zu führen. Sobald du deine Gold- oder Silbermünzen wiederhaben möchtest, kannst du dich zu irgendeiner der Fuggerbanken, die in aller Herren Länder verstreut sind, begeben und sie dort abholen, indem du deinen Kreditbrief vorzeigst. Doch der entscheidende Punkt ist, dass du dies eben aufgrund der Gesetze des Kredits möglicherweise nie tun musst. Sehen wir einmal, ob ich es verstanden habe. Der Kreditbrief ist 2000 Gulden wert. Ich kann mich entscheiden, ihn sofort einzulösen, als wäre er Geld. Oder ihn behalten und warten, dass die Einlage mit dem Zins wächst. Gut. Ich denke also, die Entscheidung würde davon abhängen, welche Notwendigkeit für mich besteht, über das Geld sofort zu verfügen. Sehr gut. Das ist Teufelswerk. Dann wollen wir jetzt zum entscheidenden Punkt kommen. Was würdest du denken, wenn ich dir sagte, dass der Kreditbrief, den du in Händen hältst, nicht echt ist? Ich würde sagen, das ist nicht möglich. Oder etwa, wie bist du an die Stempel gekommen? Sag es ihm, Katz. Ich habe 7 Jahre lang als Bankmann für die Fugger in Köln gearbeitet. Ist dies das Geschäft? Kreditbriefe fälschen und die Geldschränke der Fugger plündern? Mehr oder weniger. Aber es ist nicht ganz so einfach, wie es scheint. Wie viel? 300.000 Gulden. In 5 Jahren. Aber wir müssen einander vertrauen können. Für viele Jahre. Deshalb erzähle ich dir nun eine interessante Geschichte über Münster. Etwas, das ich nicht schon weiß. Etwas, das nur ich, Anton Fugger und vielleicht der Papst wissen. Aber uns vielleicht verbindet. Das klingt wie ein Staatsgeheimnis. Anfang 1534 führte ich die Geschäfte der Fugger in Köln. Eines Tages nun übergeben sie mir einen Brief, auf dem einzig die Höhe einer Summe eingetragen ist. Keine Unterschrift, nur ein Siegel mit einem Buchstaben. Ein dickes Q. Ein Q? Ich verstehe nicht, was Münster damit zu tun hat. Lass mich zu Ende erzählen. An diesem Punkt verlange ich, mehr zu erfahren. Wie soll das vonstatten gehen, einem Fremden Geld auszuhändigen? Der alte Buchhalter erzählt mir, dass einige Tage zuvor bei der Bank der Fugger in Rom ein unbegrenzter Kredit für einen Spion im Kaiserreich eröffnet worden sei. Meister Q nannten ihn die Buchhalter der deutschen Banken. Ein Spion? Also stelle ich einen Kreditbrief über die geforderte Summe aus und halte mich bereit, ihn zu empfangen. Und weißt du, wer erscheint? Ein Geistlicher, gehüllt in eine dunkle Kutte, die Kapuze bis über die Augen gezogen, dass sie sein halbes Gesicht verdeckt. Er zeigt mir den Ring mit dem Q, identisch mit dem auf dem Schreiben. Er will die Summe in Goldmünzen. Danach fragt er mich, ob ich ihm eine Stallung nennen könne, die zwischen Köln und Münster Pferde verleiht. Ich empfehle ihm das größte Gestüt in Köln. Beschreib mir diesen Mann, der das Geld abgeholt hat. Sein Gesicht war verdeckt, das habe ich dir schon gesagt. Von der Stimme her schien er nicht allzu alt. Doch das Ganze ist 4 Jahre her. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Um eine Stadt zu erobern, braucht man vielleicht Fanatiker, die daran glauben. Doch um einen Spion einzuschleusen, braucht man Geld. Dazu braucht man die Fugger. Es steckt immer Geld dahinter. Anfang 1534 erhielten die Täufer in Münster die ersten beträchtlichen Schenkungen. Alles Gelder zur Unterstützung unserer Sache, die aus verschiedenen Gemeinden und auch von einzelnen Mitbrüdern stammten. Du meinst, dieses Geld könnte dazu gedient haben, sich die Täufer zu Freunden zu machen? Kann ein Spion sich besser einführen? Warum sollte Rom einen Kundschaft in die Täufergemeinde, eine kleine Stadt im Norden, einschleusen? Vielleicht, weil sich jemand mit Weitblick dort unten am Hof des Papstes in die Hosen machte. Und warum gehen sie dann nicht gegen die Lutheraner vor? Weil die Lutheraner ausgezeichnete Verbündete gegen den Aufstand der niedersten Schichten sein können. Wer hat die Bauern bei Frankenhausen niedergemetzelt? Katholische und lutherische Fürsten gemeinsam. Wer hat dem Bischof von Münster Kanonen zur Verfügung gestellt, um die Stadt zurückzuerobern? Philipp von Hessen, ein Anhänger Luthers. Gegner und doch Verbündete. Ist es das? Ein Geheimagent im Gebiet des Kaiserreichs. Wie lange schon? Seit mehr als 10 Jahren, haben sie mir gesagt. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, sei gut oder böse. Was soll das heißen? Dies ist das Ende des Buchs Kohelet, des Ekklesiastes. Die Briefe an Magister Thomas, ein Spion, tätig schon vor 1524. In Deutschland. Einer und keiner. Frankenhausen. Münster. Gleiches Vorgehen, gleiche Ergebnisse. Ein und dieselbe Person. Kohelet. Die Frage lässt mich nicht los. Wer war der Spion? Wer stand von Anfang an im Dienste der Papisten? Wem gelang es, bei den Täufern aufgenommen zu werden, weil er als Pfand Geld für die Sache brachte? Wer ist dieser schändliche Kerl? Hörspiel in 8 Teilen. Nach dem Roman von Luther Blissett. Aus dem Italienischen von Ulrich Hartmann. Teil 5. Die Spreu vom Weizen. Es sprachen Carlos Lobo, Silvester Groth, Bernd Kuschmann, Martin Bross, Toni de Meyer, Matthias Pognier, Svenja Wasser und viele weitere. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Luise Weigert. Musik Pitt Baumgartner, D-Faz. Hörspielbearbeitung und Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018. Dramaturgie Jan Buck.